Auch wieder so ein neues Talent, Sean Lee, Amerikaner mit Wohnsitz in London, mit seiner aktuellen Single Mary Jane. Nochmal ein Ausschnitt aus dem Tang-Album Comments of the Inner Chorus. Tang ist eigentlich die Geschichte eines Singer-Songwriters und eines Computer-Fricklers. Mittlerweile ist daraus eine komplette Gruppe entstanden und es klingt wie die perfekte Symbiose zwischen Folk und Computer. Hören wir Tang mit Man in the Box.